Okay, now we are sitting here with wir sitzen hier nun mit einer Gefährtin vom ABC Mexiko. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns zu sprechen. Hallo und danke, dass ihr mir zuhört. Wir möchten gerne über ein Windkraftprojekt sprechen, das im Süden von Mexiko realisiert werden soll. Das Projekt soll nun seit circa 3 Jahren in die Tat umgesetzt werden. Vielleicht kannst du am Anfang in einigen kurzen Sätzen erläutern, was da bisher los war, für die Zuhörerinnen, die bisher nichts von der ganzen Sache gehört haben. What is going on there? Okay, there is a lot of windmill projects, like for produce like green or clean electric energy, like this kind of clean. It's not actually clean. Okay, but es gibt in Mexiko eine Menge dieser Windparkanlagen, die vorgeben, grüne Mexico, oder saubere Energie zu produzieren. Das heißt, grün ist natürlich nicht wirklich grün. Also es geht um diese Region im Süden von Mexiko. Es gibt dort eine Landzunge am Meer, an welcher es naturbedingt eine Menge Wind gibt. Und so gibt es ein großes Interesse verschiedener internationaler Konzerne, dort Windparks einzurichten. Aber all diese Projekte sollen auf kommunalem Land entstehen. Das meiste dieses Landes ist Teil von indigenen oder teilindigenen Gemeinden. Die Vorbereitungen für diese Projekte fanden 1996 bis 1998 statt und liegen somit schon eine ganze Weile zurück. Bekannt wurden diese Bestrebungen jedoch erst im Jahre 2011, als die Konzerne Verträge mit der Regierung von Mexiko und der regionalen Regierung abschlossen. Some contracts with the federal government, the government of the state, and also the government for the region, municipal governments in Mexico. And firms. Und die Konzerne, die versuchen diese Projekte hochzuziehen. Was für Konzerne sind das? Firms are they? There is a lot of transnational companies. And also like this Mexican company that it's Grupo FEMSA, that it's the company. Das sind eine Menge transnationaler Konzerne und auch einige mexikanische, die Teil der sogenannten EMSA-Gruppe sind, wie zum Beispiel Coca-Cola Mexico, Heineken Mexico und auch die Interamerikanische Entwicklungsbank, die so ähnlich agiert wie die WTO oder die Weltbank, aber eben eher regional, also eher an Sachen beteiligt ist, welche sich zwischen USA und dem südlichen Kontinent abspielen. Also die Hauptinvestoren sind diese Konzerne, einige sind auch von den Niederlanden oder zum Beispiel Mitsubishi aus Japan. Also gerade diese großen transnationalen Konzerne haben riesige Investitionen getätigt, um dort diese sogenannte grüne Energie produzieren zu können, welche es ihnen ermöglicht, ihre Verschmutzung anderenorts weiter betreiben zu können. Denn so können sie diese CO2-Zertifikate erhalten, welche es ihnen ermöglicht, anderorts Projekte mit schlechter CO2-Bilanz zu betreiben. Dieses Projekt wird eine gigantische Menge Energie abwerfen, welche in erster Linie von den Konzernen in Mexico City genutzt werden, also Heineken und Coca-Cola, und von staatlichen Institutionen und kaum in den Kommunen, in denen das Projekt entstehen soll, oder im Bundesgebiet Oaxaca, in dem sie liegen. Es ist also eines dieser Projekte, die irgendwo ausbeuten und mit den Erträgen verschwinden. Okay, and like you said, 2011, there du sagtest, die Verträge wurden 2011 unterzeichnet. Und hatten sich diese Konzerne dabei in irgendeiner Weise um die Bedürfnisse oder Meinungen der Menschen aus den Kommunen vor Ort gekümmert? Es gibt ja, soweit ich weiß, 2 Dörfer, die hauptsächlich von den Bauplänen betroffen sind. There is like 5 villages that are like under this thing. There is 2 villages that are making like a strong resistance against the project. Es gibt 5 Dörfer, die von den Plänen betroffen sind. 2 von ihnen machten durch einen starken Widerstand auf sich aufmerksam, was daran liegt, dass diese beiden so liegen, dass sie die natürlichen Eingänge bilden zu dem Streifen Land zwischen einem großen See und dem Meer, auf welchem die Windräder aufgestellt werden sollen. Also es sind diese 2 Dörfer, welche hauptsächlich Widerstand leisten, aber es gibt auch Widerstand aus den anderen Dörfern und es gibt eine kommunale Versammlung, in der alle fünf Orte vertreten sind. Das Ding war, dass zu dem Zeitpunkt, als das Projekt bekannt wurde, alle Verträge schon unterschrieden und mit den BewohnerInnen der Dörfer keiner gesprochen hatte. Die BewohnerInnen bekamen von dem Projekt erst durch das Anrücken der Baumaschinen Wind und waren sehr überrascht, dass das Ganze auf kommunalen Land stattfinden soll und es somit normalerweise nicht ohne das Wissen der LandeigentümerInnen abgewickelt werden kann, also der Bauern, die dieses Land nutzen. Es ist Teil des Ortes San Dignio del Mar, eine der Kommunen, die am Eingang der Landzunge liegen, und es ist außerdem Teil des Landes, welches von Menschen aus allen fünf Dörfern für den Fischfang genutzt wird. All diese DorfbewohnerInnen in dem Gebiet leben von der Fischerei und haben eine besondere Verbindung zum Meer, welche in ihren indigenen Wurzeln, ihrer Kultur und ihrem Glauben begründet sind. Als diese Menschen herausbekamen, dass die Konzerne diese Verträge gemacht hatten und die Regierung das Land an sie verkauft, begannen die DorfbewohnerInnen gegen diesen Konzern zu revoltieren. Sie begannen zu kämpfen, gingen auf die Straße und versuchten, die Konstruktion der Anlage zu verhindern. Und sie waren auch gegen diese lokale Regierung, die diese Verträge unterzeichnet hatte, ohne ihnen etwas mitzuteilen. Also vertrieben sie die Autoritäten von ihren Posten. Also versuchten die Baugesellschaften von der anderen Seite der Meerenge über die Ortschaft Alvaro Obregón in das Gebiet vorzudringen. In dieser Ortschaft gab es keine Verträge und die Baugesellschaft sollte den Weg von der Polizei geebnet bekommen, welche in die Kommune eindrang. Aber diese Gemeinde organisierte den Widerstand gegen die Polizei, stoppte sie und begab sich in die Städte, um nach Unterstützung zu fragen. Sie gingen nach Hochitan, welches die nächstgelegene Stadt ist, aber auch nach Oaxaca City, welche ein gutes Stück entfernt ist, um Solidarität zu erhalten. An dieser Stelle wurde die Frage nach Solidarität von den AnarchistInnen der Stadt Oaxaca beantwortet, die mit ins Dorf kamen und Widerstand gegen die Cops leisteten. Und gleichzeitig wurden alte indigene Formen der Selbstverwaltung wieder etabliert. Sie stürzten die Regierung, vertrieben die Polizei, stoppten alle Pläne der Regierung und hörten auf, die Rechnungen für Strom etc. zu bezahlen. Sie begannen eine Generalversammlung zu etablieren, in der auch Kinder ein Stimmrecht besitzen, gründeten einen Ältestenrat, eine alte Tradition indigener Gemeinden, und sie organisierten eine kommunale Polizei, welche mehr oder weniger eine Selbstverteidigungsorganisation ist, welche die Menschen gegen Angriffe von Polizei oder paramilitärischen Einheiten schützt, die der Baugesellschaft zuarbeiten. Also tradition for the indigenous community, and they also organize a communitarian police that it's more or less a self-defense group for defend the community and fight against the cops and the paramilitary groups when they try to take the community and allow the pace of the company. So that means the new communal police don't. Das heißt, die neue kommunale Polizei ist nicht für Dinge wie Raub oder Ähnliches zuständig. Werden solche Probleme von der Generalversammlung gelöst oder wie regeln die Menschen derartige Dinge? How they solve things like this? The communitarian police is more like for the self-defense. Ja, also wie gesagt, ist die neue Polizei für die Verteidigung zuständig. Und wenn du zum Beispiel ein Problem mit einer Person aus der Kommune hast, musst du dich an die Generalversammlung wenden und die Entscheidung wird dort in der Versammlung getroffen. I've also heard there is struggles between the people. Ich habe auch gehört, dass es Streit unter den Menschen in den Dörfern gibt, weil sie unterschiedliche Vorstellungen zu dem Windkraftprojekt haben. Kannst du uns darüber was erzählen? Can you tell us something about that? Yeah, there is some people in the community, the people that is more close to the political parties or the government of the political parties, that they are agree with the project and they are like ja, also es gibt Menschen in den Gemeinden, die der Regierung der Partei näher stehen. Sie finden das Projekt gut und kämpfen gegen die Kommunalversammlung. Und es gibt Paramilitärs in ihren Reihen, die versuchen, die Versammlung anzugreifen und die Selbstverwaltung zu unterbinden. Und auch die Baugesellschaft trägt zu dem Zwist unter den DorfbewohnerInnen bei, indem sie Geld an bestimmte Autoritäten in den Parteien, lokalen Regierungen gibt, welche wiederum die ihnen nahestehenden Personen mit Mitteln versorgt. Das ist eine in Mexiko weit verbreitete Praxis in indigenen Gemeinden, um deren Gemeinschaft zu zerstören, indem Einzelne korrumpiert werden. Ein großer Teil der Korruption wurde durch Geschenke der Firma Marinha Renovables an Mitglieder der lokalen Regierung deutlich, welche dann wiederum gegen die Generalversammlung aktiv wurden. Okay, und du als Mensch von ABC Mexico verstehst dich selbst als Anarchistin. Was ist deiner Meinung nach die Verbindung zu den Menschen in den aufständischen Gemeinden? Wie arbeiten die Anarchistinnen mit den Menschen dort zusammen? Verstehen sich die Menschen dort auch als Anarchistinnen? Oder wo sind die Gemeinsamkeiten? The point is that when this community go to the city of Oaxaca to try to find solidarity and support. Die Verbindung sieht folgendermaßen aus. Als die Menschen aus den Dörfern nach Oaxaca City kamen, um nach Solidarität, Unterstützung für ihren Kampf gegen die Baugesellschaft zu suchen, fanden sie einige AnarchistInnen, die mit ihnen aufs Land gingen, um ihre Revolte zu unterstützen. Und es wurde damit die Grundlage für ein gegenseitiges Verständnis geschaffen. Wir als AnarchistInnen sahen, dass viele der kommunalen Organisations- und Arbeitsweisen Überschneidungen mit anarchistischen Ideen und Prinzipien haben und dass der Kampf dort eine neue Gelegenheit bot, die Spannung aufrechtzuerhalten und den Kampf gegen den Staat zu führen. Gleichzeitig begannen die Menschen dort zu realisieren, dass Anarchistinnen nicht die Monster sind, die die Massenmedien versuchen, aus ihnen zu machen, dass sie eher Menschen sind, die ähnlich drauf sind wie sie, die solidarisch sind und mit ihnen zusammenarbeiten. Einige AnarchistInnen brachten Bücher mit und es gab Menschen aus den Dörfern, die in ihnen lasen, was stellenweise dazu führte, dass einige Dinge sagten wie: Ah, sowas. Diese Ideen sind sehr ähnlich wie die Dinge, an die ich mein Leben lang geglaubt habe. Vielleicht bin ich Anarchistin und habe es vorher nicht gewusst. Aber es ist nicht so, dass das eine anarchistische Kommune wäre oder sich selbst als anarchistisch bezeichnen würde. Es ist eher so, dass viele der Vorstellungen und Werte ähnlich sind, was ein gegenseitiges Verständnis begünstigt und die Arbeit an Selbstorganisation und Solidarität ermöglicht. In some point this make able to build this kind of bridge or mutual understanding and cooperation and work about the idea of autonomy and solidarity. Pero puedes ver que algunos por no tener empleo Can you tell us a little bit more about the projects which anarchists did there during the years? I mean, this whole thing is going on. Kannst du uns noch mehr von den Projekten erzählen, die Anarchistinnen dort über Jahre realisieren konnten? Das Ganze läuft ja schon eine ganze Weile. Was gab es für Projekte und wie sieht die Beziehung zwischen Anarchistinnen und Menschen aus den Communities aus? Gab es Veränderungen aus deiner Sicht? About how things changed from your point of view, like in this relationship between the farmers there and the anarchists or the people from the communities there. Okay, it's like we have one project that it's newspaper. Ein Projekt ist eine Zeitung. Es gibt bisher zwei Ausgaben. Die Idee ist es, die Hälfte der Zeitung auf Spanisch und die andere in Zapateco zu haben, mit dem gleichen Inhalt. In der Praxis ist es recht schwer, alles in Zapateco zu übersetzen, sodass bisher nur einige Artikel in dem indigenen Dialekt abgedruckt wurden. Einige Artikel wurden von AnarchistInnen geschrieben und andere von Menschen aus den Gemeinden. And also some of the articles was written for anarchist people and some others was written for people in the community. Is it written in Zapoteco? Because a lot gibt of es die Übersetzung in Zapoteco, weil Menschen aus den Gemeinden like diese Sprache sprechen? Oder ist es eine Art Respekt gegenüber den indigenen Kulturen und Selbstbestimmung auszudrücken? Nice to respect their tradition or something like this. Actually, almost all the people speak Spanish. Die erste Sprache der Menschen ist Zapateco, aber die meisten sprechen auch Spanisch. Doch die kommunale Versammlung zum Beispiel wird in Zapateco abgehalten. Und eine Menge der Dinge, welche mit politischer Organisierung zu tun haben, werden auf Zapateco besprochen. Es ist natürlich auch damit verbunden, alte Traditionen wiederzubeleben und die Sprache der Leute dort zu respektieren, auch wenn die meisten, wie gesagt, Spanisch verstehen, da sie die Sprache in der Schule gelernt haben. Eine weitere Idee der Zeitung ist es, die Kommunikation und den Austausch zwischen den unterschiedlichen Dörfern anzuregen. Das wird versucht, indem die Zeitung in den größeren Städten verkauft wird und sie vor Ort umsonst an alle verteilen zu können. Außerdem gibt es eine Kooperative, die über den Verkauf von Mezcal, das ist ein Agavenschnaps, versucht, Geld für die Zeitung zu organisieren, was tatsächlich besser funktioniert, als die Kosten über den Verkauf einzelner Ausgaben zu decken. Generell versucht diese Kooperative, über den Verkauf in den großen Städten Geld für die Arbeit in den Communities aufzutreiben. Zwei weitere neue Projekte sind zum einen die Gründung einer kommunalen Landwirtschaft, das heißt, es wird versucht, kollektiv Gemüse für den Bedarf der Gemeinschaft anzubauen, und zum anderen versuchen wir, eine Kooperative von FischerInnen zu gründen, da dies die Sache ist, die viele aus den Kommunen machen, um sich reproduzieren zu können. Und vielleicht können wir uns damit in die Lage versetzen, den Widerstand über diese Form der Organisierung ökonomisch zu unterstützen. Denn nach mehr als zwei Jahren Aufstand gibt es neben einigen an Stress ernsthafte Probleme der ökonomischen Absicherung, da keiner für die Arbeit in der autonomen Regierung oder Polizei Geld erhält und es natürlich auch nichts vom Staat oder sonstigen Institutionen gibt. Like a lot of stress, but also make really hard like the economical resistance, because they don't receive any money for working the communitarian police or working the autonomous government, and also they are not receiving any money for the government. So, okay, can you like describe the struggle has going on for like 3 years now, and the wind park hasn't been built yet. Die Menschen dort leisten also seit mehr als zwei Jahren Widerstand. Kannst du uns schildern, was aktuell passiert und vielleicht einen Ausblick wagen, was kommen könnte, wenn du dich dazu in der Lage fühlst? What's the outlook, what's gonna come, if you are able to say that? Like, yeah, die beiden Dörfer, die den größten Widerstand leisten, sind an den beiden Zugangspunkten zum umkämpften Areal. Das bedeutet momentan tatsächlich, dass das Projekt gestoppt ist. Die gleiche Baugesellschaft hat ähnliche Projekte in derselben Region, aber nicht in dem Gebiet Santa Teresa, um das es in dem Kampf geht. In den Kommunen gibt es eine enorme Anspannung und Stress durch die gesamte Situation und im Speziellen, da es regelmäßige Angriffe durch paramilitärische Gruppen gibt und Konfrontationen mit der Polizei. Und jedes Mal, wenn es Wahlen gibt, versuchen die Leute aus den Parteien wieder Fuß in den Kommunen zu fassen und arbeiten verstärkt gegen die kommunale Regierung, die Versammlung und all die anderen selbstgewählten Organisationsformen. Doch die Menschen wollen diesen Wahlzirkus nicht und bekämpfen ihn, was jedes Mal zu erneuten Zusammenstößen mit Paramilitärs und Polizei führt. Wobei zu beobachten ist, dass das Niveau der Gewalt, mit der die staatlichen Repressionsorgane und ihre Schergen vorgehen, wächst. Das letzte Mal wurden erstmals Menschen durch Schüsse verletzt, was natürlich noch zu größeren Spannungen geführt hat. Wir wissen nicht, was genau zu erwarten ist. Eine Möglichkeit ist, dass die Konzerne beschließen, sich ihr Kapital zurückzuholen und woanders hinzugehen, vielleicht an einen anderen Ort in Mexiko oder natürlich auch im Bundesstaat Oaxaca. Die andere Möglichkeit ist, dass die Baugesellschaften einen so hohen Druck auf die Regierungen von Oaxaca und Mexiko ausüben, dass sich diese entschließen, eine große Polizei- oder Militäroperation zu starten. Und das Ganze wird dann möglicherweise mit vielen Toten, Verwundeten und einer Menge Repressionen enden. Also momentan sieht das so aus, als sei das die einzige Möglichkeit für die Autoritäten, wenn sie das Projekt wirklich durchdrücken wollen, dort so eine große repressive Operation zu starten. But looks like, yeah, the option that the company and the government have if they want to really push the project there is make a really, really big repression operation. Okay, so let's hope that they... Also lass uns hoffen, dass sie das nicht machen werden, sondern ihren Scheiß zusammenpacken und sich sonst wohin verpissen. Yeah. Okay, sadly we are a little bit out of time. Again, like okay, leider sind wir mal wieder etwas knapp dran mit der uns zur Verfügung stehenden Zeit. Also denke ich, wir müssen hier langsam zum Ende kommen. Aber wenn du noch etwas hinzufügen möchtest, von dem du meinst, dass es wichtig ist, es zu dem Fall loszuwerden und um das Ganze besser zu verstehen, lass es uns hören. Ich meine, ich würde mich brennend dafür interessieren, mehr über die Entwicklung im Verhältnis zwischen Anarchistinnen und den Menschen in der Region zu erfahren. Aber ja, vielleicht schaffen wir es ja irgendwann, irgendwo ein weiteres Interview zu führen. Und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, das Interview mit uns sometime. Zu machen. Yeah, thank you very much that you took this time for doing this interview with us. And yeah, thanks. Thank you for listening. And this all, it's like maybe only can say that it's not like a isolation thing. It's like danke fürs Zuhören. Und vielleicht noch als Anmerkung, das Ganze ist natürlich keine isolierte Sache. Es ist recht verbreitet, dass es solche Projekte gibt, nicht nur im Bundesstaat von Oaxaca, nicht nur in Mexiko und auch nicht in Lateinamerika, denn in den Ländern der sogenannten Dritten Welt oder anderen armen Ländern ist es sehr gewöhnlich, dass diese Art Projekte dort verwirklicht werden. In Mexiko ist das Windkraftprojekt nur ein kleiner Teil des weitaus größeren Plan Pueblo Panama. Und natürlich ist das Ganze auch unter dem Einfluss des nordamerikanischen Freihandelsabkommens NAFTA zu betrachten, welches erhebliche Auswirkungen auf die Entwicklung im mexikanischen Staatsgebiet hat. Das ist, wie der globalisierte Kapitalismus funktioniert. Und natürlich ist es schön, diese Beispiele zu haben, wie wir es schaffen, den Widerstand gegen dieses System voranzutreiben. Maybe you know some webpages where vielleicht kennst du einige Internetseiten speziell zu diesem Fall, auf denen sich interessierte Menschen weiter informieren können. Ja, es gibt nur Seiten in spanischer Sprache. Das ist eine Schande. Aber ja, zum Beispiel unser Proyecto Ambulante, das ist ein freies Medienprojekt aus Oaxaca. Sie haben eine Menge Informationen über die Dinge, die dort in der Region passieren. Außerdem könnt ihr einige Infos unter Subversiones finden. Auf dieser Seite könnt ihr einige Videos finden. Vielleicht auch das eine oder andere in englischer Sprache und vielleicht auch übersetzte Texte. Und ihr könnt auch nach der Zeitung suchen, um die es im Interview ging. Der Name ist El Viento Libertario. Tja, das sind die Möglichkeiten. Newspaper, it's online. So you can research for the newspaper. The name of the newspaper, it's El Viento Libertario. So these are the options. Okay, thanks a lot. Ja, vielen, vielen Dank nochmal. Piratea y difunde, y no te detengas ahí. Autogestiona, ocupa, no dejes de resistir. Recuperemos lo que es nuestro, pero también hay que crear. Pirateando la cultura para hacerla popular. Piratea sus libros, piratea música. Piratea lo que puedas, pero hazlo con calidad. Piratea la información y muestra la realidad. Radio y televisión, hay que piratear. Piratear es cambiar, transformar, mejorar, destruir y rearmar. Es piratea y difunde sentimiento libertario, piratea y difunde la cultura subversiva, piratea y difunde a la industria ya destruye.